Guten Morgen. There you go. I wasn't sure if you were awake or not. Ah, schon besser. Ich wusste nicht, ob ihr wach seid oder nicht. Before I start, let me ask a quick question. Aber bevor ich starte, lass mich euch eine Frage stellen. Who does not know me? Wer kennt mich nicht? Nie wie kim ja jestem. Ręka w górę. Four people. Okay, vier Leute. Okay, most of you know me. Okay, die meisten von euch kennen mich. I'm Austrian, married an American. Live in Brazil. Ich bin Reinhard, ich bin Österreicher, bin mit einer Amerikanerin verheiratet und wohne in Brasilien. I'm a missionary. Ich bin ein Missionar. And, we build orphanage. Und wir bauen Waisenhäuser. I have a really interesting wife that I married 34 years ago. Ich habe ganz eine interessante Frau, mit der ich jetzt 34 Jahre verheiratet bin. Z którą się ożeniłem 32 lata temu. She's a little crazy. Sie ist etwas verrückt. Na? But it helps if you're married to a crazy wife. Aber es ist hilfreich, wenn man mit einer etwas verrückten Frau verheiratet ist. She will be 63 in a few weeks. She'll be 63. In ein paar Wochen wird sie 63 Jahre alt sein. And she decided that she wants to run a marathon in November. Und sie hat entschieden, dass sie im November einen Marathon laufen wird. So she's training like crazy. She's never been a runner. Und sie trainiert wie verrückt und sie war noch nie jemand, der viel rannte vorher. Sie jak wariatka. We just recently adopted a son from our orphanage. Vor kurzem haben wir unseren Sohn von einem der Waisenhäuser adoptiert. Dziecko z naszego sierocińca. He's a 15-year-old boy. Es ist ein 15-jähriger Junge. Just like daddy. Er schaut genau aus wie sein Vater. Beautiful black boy. Er ist ein wunderschöner, dunkler Junge. Skóry mężczyzna. I'm also an author. Ich bin auch ein Autor. Autorem. Ich habe 16 Bücher geschrieben. And some of them are here in Polish. Und ein paar habe ich hier in Polnisch und ein paar gibt es auch auf Deutsch. I've been translated, which makes me very happy. Und noch mehr werden übersetzt. So cieszy. And I've decided, when the Lord told me to write books. Und ich habe entschieden, als der Herr mir gesagt hat, dass ich Bücher schreiben soll. Decided that I will never take any money from my books. Habe ich entschieden, dass ich nie Geld von Büchern nehmen werde. 150,000 books. Und wir haben etwa 150,000 Bücher verkauft. That's just in Brazil. Und das nur in Brasilien. Besides, they've been translated into German, Polish, Italian, French, Malaysian. I te książki już. Und die Bücher sind auch übersetzt worden in Polnisch, Französisch, Deutsch, Malaysisch. Und ich liebe das zu tun. We have several books back there. Wir haben ein paar Bücher hinten. Polskim. This book is called Faith. To jest wiara. Dieses Buch ist Glauben, das gibt es nicht auf Deutsch. Es gibt die Kraft zu vergeben, der richtige Umgang mit Prophetie, Gottes übernatürliche Versorgung, Leben ohne Begrenzung, in vollkommener Liebe leben und Leben aus der Fülle des neuen Bundes. A to jest absolutna nowość. Pierwszy raz na polskim rynku wydana nówka sztuka tydzień temu przyjechała z drukarni prawdziwie wolni. Amen. Whatever she said has to be good. Was auch immer sie gesagt hat, das war sicher gut. Days to live in victory over sin. Das ist ein Buch, 21 Tage, um im Sieg über Sünde zu leben. Discovered? Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Thing that you can do is try to overcome sin. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist versuchen, Sünde zu überwinden. Bis grzechem. That's a complete defiance of the cross. Das ist eine totale Missachtung vom Kreuz. Nie, i obraza dzieła krzyża. People who try to overcome sin never have victory over sin. Weil die Leute, die versuchen, Sünde zu überwinden, haben nie den Sieg über die Sünde. Because the focus is on sin and not on the cross. Dlatego, że weil der Fokus auf der Sünde und nicht auf dem Kreuz ist. I had a woman and she sent me a message. Ich kenne eine Frau und sie hat mir eine Nachricht geschickt. Reinhard, for 20 years I've struggled with the same sin. Sie hat gesagt, Reinhard, für 20 Jahre habe ich nun mit der gleichen Sünde gekämpft. I've prayed, I've done everything. Ich habe dafür gefastet und gebetet, ich habe alles getan. Never had victory. Und ich hatte nie Sieg darüber. She said, I read your book and the battle is over. Und sie sagte, ich habe dein Buch gelesen und die Sünde und der Kampf war zu Ende. Ellen liebt dieses Buch auch. Potwierdza. It really is a good book. Es ist wirklich ein gutes Buch. And I'm very thankful what God is doing through my books. Und ich bin so dankbar, was Gott durch meine Bücher tut. We have translated, I think, 8 of them into German. Wir haben 6 davon auf Deutsch übersetzt. Czyliśmy na język niemiecki. And they've broken every record. Und sie haben alle Rekorde gebrochen. The last 6 months. We sold so many books in German, it's unbelievable. Die letzten 6 Monate haben wir so viele Bücher auf Deutsch verkauft, das war unglaublich. Thousands and thousands and thousands. Tausende und Tausende von Büchern. I'm not It's not important how many books we sell. What's important to me is that lives are changed for the glory of Jesus. Und es ist ja nicht in sich so wichtig, wie viele Bücher wir verkaufen, sondern dass die Leben verändert sind. Czy wielu ludzi zostało zmienione? And I've decided that every penny will always be given away. Und ich habe entschieden, dass jeder Cent von den Büchern immer weggegeben wird. Czy na konkretne cele będzie rozdany? So in Brazil I give the money to the orphans. Więc in Brasilien da geht alles Geld direkt zu den Waisenhäusern. Here in Poland we decided the money will stay here in Poland to support mission work in Poland. Tutaj w Polsce. Hier in Poland haben wir entschieden, dass das Geld hier bleiben wird zum Missionen unterstützen. Anie służby w Polsce. That makes my heart glad. Und das freut mein Herz so sehr. I also produce T-shirts. Ich mache auch T-Shirts. T-Shirts. The reason why I do it because I love T-shirts. Und der Grund, wieso ich das tue, ist, weil ich T-Shirts liebe. With the message on. Ich liebe T-Shirts mit einer Nachricht drauf. I don't know why. Ich weiß nicht wieso. I mean, I always like read what's on their T-shirt. Aber wenn Leute bei mir vorbeigehen, dann lese ich immer, was auch auf ihrem T-Shirt steht. When I walk like on the airport and they see somebody with a great T-shirt and they like it, I walk up to them. I said, "Excuse me, can I take a photo of you? I really like your T-shirt." Und Sam, manchmal auf dem Flughafen, wenn ich Leute mit einem super T-Shirt sehe, dann gehe ich zu ihnen und sage, jetzt kann ich bitte ein Foto von ihrem T-Shirt machen? So I brought some. Und ich habe ein paar mitgenommen. I am blessed. Jestem błogosławiony. Ich bin gesegnet. Ich bin geliebt. Und ich bin akzeptiert. I wear this proud. Angenommen. Und ich trage dieses T-Shirt mit viel Stolz. Alles. Można je kupić. Wir haben ein paar Farben dabei. How pretty this is. Schaut mal, wie hübsch dieses ist. That would look good on you. No, actually the pink would look good on you, Reini. Reini. Also Reini, das Pinke wäre super für dich. Bravo. Yeah, that's a gift for me to you. Und hier, das ist ein Geschenk von mir für dich. You can change it for und wenn es nicht groß genug ist, dann kannst du es wechseln. Und wir haben auch dieses hier. Taki Modell. Impossible. Nie. Unmöglich. I am is cancelled out with the blood of Jesus. Aber das Un ist mit dem Blut Jesu gestrichen. For Christians, all things are possible. Weil für Christen sind alle Dinge möglich. Anyhow, you can get them if you want to. Jeżeli chcesz, also, ihr könnt sie hinten kaufen, wenn ihr möchtet. Holy Spirit, we thank you. Heiliger Geist, wir danken dir. That you are our very, very, very best friend. Dass du unser allerbester Freund bist. We thank you that we've learned to understand you more and more. Dziękuję. Wir danken dir, dass wir lernen dürfen, dich immer besser zu verstehen. We thank you that you lead us into all the truth. Wir danken dir, dass du uns in alle Wahrheit führst. Pravde. We thank you that you always glorify Jesus. Dziękuję. Und wir danken dir, dass du immer Jesus verherrlichst. So Holy Spirit, we are desperate for you here today. Und Heiliger Geist, wir strecken uns nach dir aus heute. Really desire for you to express yourself. Wir sehnen uns danach, dass du dich ausdrückst. We don't want to hear the voice of another preacher. Wir wollen nicht die Stimme eines Predigers mehr hören. We want to hear your voice, Holy Spirit. Sondern wir wollen deine Stimme hören, so Heiliger desperate. Geist. Also wir erwarten dich, wir strecken uns nach dir aus, wir sehnen uns nach dir, wir geben uns dir hin. And we thank you that you are here. Und wir danken dir, dass du da bist. And Holy Spirit, we promise that we will glorify Jesus for anything that happens here today. Und Heiliger Geist, wir versprechen dir, dass wir Jesus verherrlichen für alles, was hier heute passieren wird. Thank you. Danke. There are many things that I've been studying the Bible very intensely about. Es gibt viele Dinge, die ich in der Bibel gelesen habe und intensiv studiert habe. And I love to study the Bible. Und ich liebe es, die Bibel zu studieren. Biblię. I love to read it and I love to study it. Kocham czytać. Ich liebe es, sie zu lesen und zu studieren. But as I grow in my Christian life, aber wie ich da so in meinem christlichen Leben wachse, I have found something very interesting. Habe ich etwas sehr Interessantes gemerkt. I've been a Christian for 52 years. Jestem osobą. Ich bin jetzt schon seit 52 Jahren Christ. I gave my life to Jesus in July of 68. Ich habe mein Leben im Juli 68 dem Herrn gegeben. I've been serving Jesus for 40 years. In 1980 I became a pastor. Und ich habe jetzt schon 40 Jahre gedient. Ich habe angefangen als Pastor in 1980. Serving Jesus and 52 years walking with Jesus. Und in dieser Zeit, wo ich ihm seit 40 Jahren diene und 52 Jahre im Glauben wandle, eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, ist naprawdę najważniejsza. That the more I know him, ist, dass ich je mehr ich ihn kenne, I realize how little I really know him. Umso mehr erkenne ich, wie wenig ich ihn wirklich kenne. You know, Christianity is not a religion, it's all about relationship. Dlatego, że und wisst ihr, das Christentum geht nicht um eine Religion, sondern um eine Beziehung. God desires to have a relationship with humans. Bug und Gott sehnt sich danach, eine Beziehung mit den Menschen zu haben. Possible through Christ. Und er hat es möglich gemacht durch Christus. Christusa. The gospel is very simple. Evangel. Die gute Nachricht ist ganz einfach. But religion has complicated it so much. Aber die Religion hat es so kompliziert Evangelie. Gemacht. And you know the sad thing is this, many people have done nothing else but switch from the Catholic religion to the evangelical religion. Und wisst ihr, das Traurige daran ist, dass viele Leute einfach von der katholischen Religion zu der evangelikalen Religion gewechselt haben. Religii protestanckiej. The label changed. Po prostu. Also das Etikett hat sich geändert. They don't call him priest, they call him pastor. Und jetzt nennen sie ihn nicht mehr Priester, sondern Pastor. Oh, Pastorze. But it's the same thing. Aber das ist eigentlich das Gleiche. Samo. Many things have just become so religious. Viele Dinge sind einfach so religiös geworden. Religiöse. And you know, I've come to a clear conviction: this world is tired of religion, but is hungry for reality. Und wisst ihr, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass die Welt müde ist von Religion. Sie wollen die Realität. Spragnieni czegoś rzeczywistego. I've had more people saved the last 2 months. Or 3 months since the whole shutdown that I have in the whole 2019. Ich habe in den letzten paar Monaten seit dem Lockdown habe ich mehr Leute errettet gesehen als im ganzen 2019. I've had 8 baptisms in just a few weeks. Ich hatte in nur ein paar Wochen 8 Taufen. People are hungry. Und die Leute sind so hungrig. Głodni. This woman sent me a message. Diese Frau hat mir eine Nachricht gesendet. She said, Reinhard, I found you on Instagram. Sie sagte, Reinhard, ich habe dich auf Instagram gefunden. I was listening to you. Und ich habe dir zugehört. She said, I'm 46 years old, I'm married and have 2 children. Sie sagt, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder. Janeiro. Und ich lebe in Rio de Janeiro. She said, I've never liked church, not Catholic nor evangelical. Nigdy. Und ich war nie Teil einer Kirche. Ich mochte das nicht, weder katholisch noch evangelikalisch. She said, I've never liked God or the Bible. Und sie sagte, ich mochte nie weder Gott noch die Bibel. Just never wanted anything to do with religion. Und ich wollte nie etwas damit zu tun haben. Yo. But she said, as I listened to you on Instagram talking about Jesus, I saw something in your eyes that I said, I want to know that Jesus that he knows. Aber als ich dich so sah auf Instagram und ich sah deine Augen, da wusste ich, dass du etwas hast, das ich will. Gerade als du von Jesus geredet hast. How can I get to know him? Wie kann ich ihn kennenlernen? So I said, well, give me your WhatsApp number, give me a phone number. Und ich habe ihr gesagt, ja, gib mir eine Telefonnummer. So we talked and with tears she gave her eyes to Jesus. Und wir haben geredet und mit Tränen hat sie ihr Leben Jesus übergeben. And then she said, in my whole life I've never felt such a deep love that I feel right now. Und sie hat gesagt, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so eine tiefe Liebe gespürt, wie ich jetzt gerade empfinde. Jaką czuję teraz? Religion is gonna put people off Jesus. Religion hindert die Leute daran, Jesus nahe zu kommen. Simple gospel is going to attract people. Aber das einfache Evangelium zieht die Leute an. Scripture that I've come to love so much. Und da gibt es einen Bibelvers, den ich so sehr liebe. Where Paul talks, he says, the glorious gospel of the blessed God. Wenn er sagt, das herrliche Evangelium von einem gesegneten Gott. Bożej, chwalebnej Ewangelii Boga. Look. Schau. Blessed in the original Greek, it means happy. Schau, gesegnet im Original Griechischen bedeutet glücklich. Wione w oryginale oznacza szczęśliwy. The gospel is glorious and God is happy, my friend. Die gute Nachricht ist herrlich und Gott ist glücklich, mein Freund. Yeah. And religion is the opposite. Und Religion ist genau das Gegenteil. Religion is horrible and makes God miserable. Religion ist schrecklich und macht Gott wie ein stellt ihn unglücklich dar. Yeah. God is happy. Aber Gott ist glücklich. You know why he's happy? Und wisst ihr, wieso er glücklich ist? Because he's resolved the problem of humanity on the cross. Weil er das Problem der Menschheit am Kreuz erledigt hat, gelöst hat. It's been resolved. Es ist gelöst. Rozwiązany. It is finished. Es ist vollbracht. Many Christians don't even believe that. Aber viele Christen können das nicht glauben. They believe it's Jesus and something else. Sie glauben, dass es um Jesus und um etwas anderes geht. You want to have a great victorious life, you have to have Jesus and give 10%. Also wenn du ein erfolgreiches Leben haben willst, dann brauchst du Jesus und musst 10% abgeben. You have to have Jesus, but be very faithfully serving in the church. Und du musst Jesus haben, aber du musst auch treu in deiner Gemeinde dienen. Kościele i bardzo wiernie w nim służyć. Jesus, and then you have to pray for 2 hours a day. Und du hast Jesus, aber du musst auch 2 Stunden jeden Tag beten. Jesus is enough, my friend. Jesus ist genug, mein Freund. Przyjacielu. He's enough. Er ist genug. Czający. He's enough. Er ist genug. Czający. He's everything. Er ist alles. If we can only understand that Jesus is enough. Wenn wir doch nur verstehen könnten, dass Jesus genug ist. Starczy. Once we understand this and let him conquer our hearts. Wenn wir das mal verstehen und es ihm erlauben, unsere Herzen zu erobern. All these stupid questions will be deleted from our life. Dann sind all diese blöden, unsinnigen Fragen aus unserem Leben eliminiert. We have to give 10% or not. Muss ich 10% geben oder nicht? Ty muszę oddawać dziesięcinę czy nie? Think with me how stupid this question really is. Denk einmal mit mir, wie blöd diese Frage wirklich ist. Wie unsinnig. Jesus is my bridegroom. Jesus ist mein Bräutigam. Ubieńcem. He's the one that I'm going to be married to forever and ever and ever. Ja, er ist der, mit dem ich für eine Ewigkeit verheiratet sein werde. Passionate lover. Er ist mein leidenschaftlicher Liebhaber. I've been married for 34 years. Ich bin jetzt 34 Jahre verheiratet. 42 lata. So when I go home, I will talk to Debbie. Und wenn ich nach Hause gehe, werde ich zu Debbie sagen. On 10% of whatever I earn, I will give you, but never ask for a penny more, okay? Ich werde sagen, Liebling, 10% von alles meinem Einkommen gebe ich dir, aber frage nie nach mehr, okay? Twoje, ale ani grosza więcej. What is mine is hers. Weil das, wo mir ist, ist doch auch ihres. Yes, he's ours. Und wir sind ihm und er ist unser. Like, we are one. Wir sind eins. 1 Corinthians 6 says that he belongs to the Lord is one spirit with him. In 1. Korinther 6 heißt es, der dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Nim, duchem, jest nim w jedno w duchu. There is this amazing mystical unity between my Jesus and me. We are one. Da ist diese wunderbare, einzigartige, mystische Union mit meinem Jesus und mir. Wir sind eins. People can see Jesus in us. They will want what we have. I guarantee it to you. Und wenn die Leute Jesus in uns sehen, dann wollen sie, was wir haben. Das kann ich euch garantieren. Wann? So that's what needs to happen. Und das ist, was passieren muss. The church needs to get away from this organized stuff and just live in a simple, passionate love relationship with Jesus. Kościół. Die Gemeinde muss davon weggehen, dieses organisierte Zeit und wirklich leidenschaftlich Jesus dienen. And then people will say, I want what you have. Und dann werden die Leute sagen, wir wollen, was ihr habt. That's the church the Lord is raising up all over the world. Und das ist die Gemeinde, die Jesus aufstehen lässt auf der ganzen Welt. You know, last year I was in Sao Paulo preaching in a conference in December. Und wisst ihr, letztes Jahr im Dezember war ich in Sao Paulo auf einer Konferenz und habe dort gepredigt. And the Lord gave me a prophetic word. Und der Herr hat mir ein prophetisches Wort gegeben. And I remember it so clearly because it was very strange. Und ich erinnere mich so klar, weil es war so merkwürdig. Like I was standing there on the stage with Daniel, my translator. Ich stand da auf der Bühne mit Daniel, meinem Dolmetscher. Mnie stał Daniel, mój tłumacz. And the Spirit of God just began to flow through me. Und Gottes Geist fing an, durch Duch zaczął po prostu przeze mnie przepływać. And this prophetic word just began to flow out. I słowa... diese prophetische Worte kamen alle aus mir raus. But maybe you don't understand. Und dann, ich weiß nicht, ob du es verstehen kannst. Also, I was standing in the stage in the church of about 3,000 people. Aber als ich da stand auf dieser Bühne vor einer Gemeinde von ungefähr 3,000 Leuten, so, I hold the microphone in my hand and I prophesy. Ich habe das Mikrofon in meiner Hand gehalten und habe prophezeit. But while I do this, I'm standing next to me, out of my body, watching me prophesy. Aber währenddem ich das tue, stehe ich wie neben mir. Und ich schaue mir zu, wie ich da prophezeie. Sobie, jak prorokuje. And I think, what is this guy doing? Und ich habe so gedacht, was macht denn der? Ja, i myślę sobie, co on robi? That's a crazy prophecy. Das ist eine verrückte Prophetie. Because I was prophesying that in 2020 the churches would close. Dlatego, weil ich habe prophezeit, dass die Gemeinden im 2020 schließen werden. Who's ever heard of churches closing in the whole world? Well, they all closed. Wer hat schon mal gehört, dass die Gemeinden auf der ganzen Welt schließen werden? Dlaczego? But you know what? Aber wisst ihr was? Part of the prophecy was, ein Teil der Prophetie war, that the Spirit of God is confronting the religious spirit inside of the church. Dass der Geist Gottes der religiöse Geist innerhalb der Gemeinde konfrontieren will. Ducha religijnego obecnego w kościele. And out of this whole thing of the churches closing down, a new church will arise that is a pure, passionate lover of Jesus. Und aus diesem Zusammenbruch oder dieser Schließung der Gemeinden wird eine neue Gemeinde aufstehen. Eine Braut Jesus, die leidenschaftlich ist für ihn. And you know, that's exactly what we're seeing right now. Und wisst ihr, das ist genau das, was wir jetzt gerade sehen. All over the world, people are sick and tired of the religious game. Auf der ganzen Welt sind die Leute so müde, haben so genug von diesem religiösen Spiel. I had a young guy. Ich kenne einen jungen Mann. His 40s. Also er ist ungefähr 40 Jahre alt. And he had a 1-hour encounter in one of our meetings with Jesus, him and his wife. Und in einem unserer Treffen haben er und seine Frau eine Stunde eine Begegnung mit Jesus. Und das war so verrückt. Totalnie odjechane. He was a Presbyterian. Und er ist ein Presbyterer, hat einen Presbyterer-Hintergrund. Und er wurde nie im Wasser getauft. Wow. Super religious. Er war sehr religiös. He's been in this prison of religion his whole life. Er war sein ganzes Leben lang in diesem religiösen Gefängnis. In this 1 hour touch of God. Und er hatte eine Stunde eine Berührung Gottes. The guy and his wife got so transformed. Und der Mann und seine Frau waren so verändert. He said to me, what am I going to do now? Er sagte mir, was soll ich jetzt tun? Zrobić. He said, after this experience, I can never go back to my church. Er hat gesagt, nach dieser Erfahrung kann ich nie wieder zurück in meine Gemeinde gehen. My church believes speaking in tongues is of the devil. Meine Gemeinde glaubt, dass das Sprachengebet vom Teufel ist. It's like they forbid everything. Und sie verbieten einfach alles. What am I going to do? Was soll ich jetzt tun? It's very simple. Und ich habe gesagt, ganz einfach. Walk down the street and preach the gospel. Du gehst die Straße entlang und predigst dabei das Evangelium. It's about that amazing Jesus that you've just met after being a Christian for 30 years. Und du erzählst all deinen Freunden von diesem wunderbaren Jesus, dem du gerade begegnet bist, nachdem du ihn doch schon 30 Jahre gedient hast. Und er sagte, und dann? Und er sagte, und dann fängst du eine Gemeinde an. Ich? Sicher. You know, they got about 20 people already. Oh, you might have to... Und wisst ihr, sie haben jetzt schon 20 Leute. It's like they're preaching the gospel everywhere they go. They've started in the house. They've started the second home already. They've baptized a bunch of people. Und wisst ihr, sie reden von Jesus überall, wo sie hingehen. Sie haben eine Hausgemeinde gestartet und in einem anderen Haus auch. Und sie haben schon Leute getauft. Czyli też całą sporą liczbę osób. And I was just with them and they said to me, Reinhard, next year I'm going to do a conference here with 1,000 people and you're going to be one of the speakers and I'll be the other one. I ostatnio. Und ich war gerade mit ihm zusammen und er hat mir gesagt, Reinhard, im nächsten Jahr werde ich eine Konferenz mit 1,000 Leuten machen und du wirst einer der Redner sein. Und ich habe gesagt, genial, ich bin dabei. To gościu, zrób to. This is the future, my friend. Und das ist die Zukunft, meine Freunde. Last year, the Lord said something to me that shocked me. Und wisst ihr, das letzte Jahr hat Gott mir etwas gesagt, was mich schockiert hat. A hero in my own life. In meinem Leben habe ich ein persönlicher Hero. Miałem takiego osobistego bohatera w moim życiu. I'm sure most of you probably know that name. Myślę, że większość. Und ich denke, die meisten von euch kennen diesen Namen. Sein Name ist Reinhard Bonnke. Everybody knows Reinhard Bonnke. Kto zna tego? Kennt ihr alle Reinhard Bonnke? Probably one of the greatest missionaries who lived in this century. Und ich denke, er ist einer der größten Missionare, der in diesem Jahrhundert gelebt hat. Yeah. I mean, who preached to 1 million people? In one meeting. Słuchajcie, jemand, der zu 1 Million Leute gepredigt hat in einem einzigen Treffen. Na którym było 1 milion osób. They had the dead raised, every miracle you can imagine. Na tych spotkaniach. Sie haben gesehen, wie Tote erweckt wurden. Jedes Wunder, das man sich vorstellen kann. Last year the Lord said to me, und im letzten Jahr hat Gott zu mir gesagt. When Reinhard Bonnke goes to heaven, that will be when the time of the great men of God is over. Reinhard, wenn Reinhard Bonnke in den Himmel kommt, das wird der Moment sein, wo die Zeit der großen Männer Gottes zu Ende ist. W którym skończy się era wielkich mężów Bożych. And that's when the time has arrived for my true church to rise up and manifest itself. Und das ist dann die Zeit, wo die wahre Gemeinde, mein wahrer Leib, aufstehen wird und sich manifestieren wird. So Reinhard Bonnke went to heaven. Und Reinhard Bonke ist nun im Himmel. If you want to be a great man of God, a great woman of God, your time is over, my friend. Und so, wenn du ein großer Mann Gottes oder eine große Frau Gottes sein willst, dann ist deine Zeit vorbei, mein Freund. Tut mir leid. Dann just ist skończył. So be smart. So sei schlau. And do what I've decided. Und mach das, was auch ich entschieden habe. Simple guy that Jesus will use. Sei einfach eine einfache Person, die Jesus gebrauchen kann. Żywał. Because the time of clericalism is over. The Lord is not tolerating it anymore. Dlatego, weil die Zeit des Klerikalismus ist vorbei. Gott wird es nicht mehr tolerieren. Rowau. It's over. Es ist vorbei. And there is a new church arising. Dlatego, und da ist eine neue Gemeinde, die aufsteht. That will be manifesting the life of Jesus Christ. Kościół, die das Leben von Jesus Christus manifestieren wird. And the cloud of witnesses is cheering us on. Und eine Wolke von Zeugen ist uns am Anfeuern. I ci świadkowie nam dopingują. As we run our race and bring in the final great. Wie wir unser Rennen laufen und die große Ernte reinbringen. Chcemy dobiec do mety i osiągnąć cel. Hebrews chapter 11. Hebräer Kapitel 11. Every Christian knows. Jeder Christ kennt dieses Kapitel. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence or the assurance of things not seen. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von der Tatsache, die man nicht sieht. Christian usually knows the scripture. Und jeder Christ kennt diese Schriftstelle. It's not a verset. But I've asked myself this question, why does the church lack so much supernatural power? Aber ich habe mich oft gefragt, wieso fehlt es in den Gemeinden so oft an der übernatürlichen Kraft? Doświadczenia nadprzyrodzonej mocy. Have you asked yourself this question? Hast du dich selbst das auch schon gefragt? Look how the church is and look where the church is supposed to be. Schau, wo die Gemeinde steht und schau, wo sie eigentlich sein sollte. If we are the body of Christ. Wenn wir den Leib Christi sind, don't you think Christ should express himself properly? Denkst du nicht auch, dass Christus sich voll ausdrücken können sollte? Móc wyrazić siebie samego we właściwy sposób? So here is one of the big problems. Und da ist einer der großen Probleme. Problem. Most Christians want to see something before they really believe it. Die meisten Christen wollen etwas sehen, bevor sie es wirklich glauben. Nim zacznie w to wierzyć. See, we want to inherit the blessings of Abraham with the faith of Thomas. Schaut, wir wollen den Segen Abrahams erben mit einem Glauben von Thomas. Aber das funktioniert nicht so. Unless I see, I'm not going to believe. Außer wenn ich es sehe, werde ich es nicht glauben. And here is the problem. Und da ist das Problem. Pewien problem. Even though we would not admit that. Sogar wenn wir es nicht zugeben würden. Przyznać. But we want to see just a little bit before we choose to radically believe. Aber wir wollen wenigstens ein bisschen etwas sehen, bevor wir radikal glauben wollen. Just a little bit of evidence. Einfach ein bisschen von dieser Tatsache. Faith is the substance of things hoped for. It's the evidence or the assurance or the guarantee of things you do not see. Aber der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Once you see things, you don't believe it anymore. Weil wenn du einmal die Sachen siehst, musst du sie ja nicht mehr glauben. Look. Schau. Posłuchaj. There's a cup of water. Da ist ein Glas Wasser. Wody. I don't need to believe that there's a cup of water. I can see it. Ja, ich muss nicht glauben, dass da ein Glas Wasser ist, weil ich es ja sehen kann. Widzę tę wodę. Once you see, you've come from believing into knowing. Und wenn du es mal siehst, dann kommst du vom Glauben in ein Wissen. Do miejsca wiedzy, poznania. True biblical faith does not need to see anything with the natural eyes. Echter biblischer Glaube muss mit den natürlichen Augen gar nicht sehen. Czego? Żadnego dowodu naturalnymi oczami. The supernatural world remains distant for most Christians because they always want to see something. Die übernatürliche Welt bleibt für viele Christen verborgen, weil sie immer etwas sehen wollen. Najpierw chcą coś zobaczyć. We have been so educated in our minds, but we lack experience. Wir sind so ausgebildet worden in unserem Denken, aber es fehlt uns an Erfahrung. Świadczenia. Because we've been taught and we've been trained that we need to see things in the natural to believe them. Weil es wurde uns gelehrt und wir wurden so trainiert, dass wir die Sachen im Natürlichen sehen müssen. Aby naprawdę w nie uwierzyć. Do you know, the only assurance you need is faith. Und wisst ihr, die einzige Sicherheit, die ihr braucht, ist der Glaube. Jest wiara. Christians need to learn to walk and live in the unseen with absolute certainty. weil die Christen müssen lernen, im Unsichtbaren zu gehen mit deiner klaren Sicherheit. Muszą poruszać się w tym z całkowitą pewnością siebie. Do you know, I personally believe that's my. Und wisst ihr, ich persönlich glaube, und das ist meine eigene Meinung, that many prophecies never get fulfilled because people never see them. Dass viele Prophetien nicht erfüllt werden, weil die Leute sie nicht sehen können. Że ludzie nie wierzą. What do you mean? Was meinst denn du damit, Reinhard? We all want another prophetic word. Ja, wir wollen alle ein neues prophetisches Wort. Roger. But before you can see the prophetic word in the natural, you have to see it in your heart. Aber bevor du dieses prophetische Wort erfüllt sehen kannst im Natürlichen, musst du es sehen in deinen geistlichen Augen. Baczyć w świecie duchowym. With true Christian life, you see it in your heart first, then you see it with the natural eyes. Weil im richtigen christlichen Leben siehst du die Dinge zuerst im geistlichen Auge und dann erst mit deinen natürlichen Augen. Dopiero później naturalnymi. So we have to make this constant decision, this radical decision. Und deshalb müssen wir diese konstante, radikale Entscheidung treffen. Eine Decision. That I don't need to see anything with these natural eyes. I don't need to feel anything. Ja, I just believe. Dass ich gar nicht sehen muss mit meinen natürlichen Augen, dass ich auch nicht fühlen muss, sondern einfach glauben muss. Wierzyć. It's that simple. Das ist so einfach. Either God lies or the circumstances. Weil entweder lügt ja Gott oder die Umstände. Okoliczności kłamią. Think about it. Denk darüber nach. If Jesus says you are healed in my stripe, wenn Jesus sagt, du bist geheilt in meinen Striemen, also in meinen Striemen bist du geheilt. Do I need to see anything to believe? Ja, dann muss ich ja nicht sehen, um das zu glauben. Do dowodu, aby uwierzyć w jego słowa. No, I nein, dann muss ich nicht sehen. So, but Reinhard, there's pain in my. Aber Reinhard, ich habe Schmerz in meinem Körper. Well, that's actually a lie. Ja, das ist eigentlich eine Lüge. But the doctor said that I have this sickness. Aber der Arzt hat doch gesagt, ich habe diese oder jene Krankheit. Ja, der Arzt hat dich angelogen. Doctors don't lie. Aber die Doktoren, also die Ärzte, lügen doch nicht. Doch, sicher tun sie das. Do you know why they? Und wisst ihr, wieso sie lügen? Because they don't study the Bible, they study medicine. Weil sie ja nicht die Bibel studiert haben, sondern Medizin studiert haben. If God writes into His Word that you have already been healed through the cross, then anything else has to be a lie, or else God is lying. Weil wenn Gott in sein Wort geschrieben hat, dass alle Krankheit am Kreuz schon getragen wurden, dann ist alles andere eine Lüge, oder sonst ist es eher er, der lügt. We've been so used and so trained to believe what we see with the natural eyes, and then we can't believe what we do not see. Wir wurden so gelehrt und so trainiert zu glauben, dass nur das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen, Realität ist. Und dann können wir das andere nicht sehen. Immer uwierzyć. But faith works in the unseen. Aber der Glaube funktioniert im Unsichtbaren. Niewidzialnej. Do you know my crazy Debbie? Und wisst ihr, meine Debbie, die ein bisschen verrückt ist? She's wanting to do an Iron Man. Sie will einen Iron Man machen. Iron Man, yeah. That's, she's very crazy. Sie ist sehr verrückt. Sie ist zwariowana. It's like a 63-year-old woman wants to do Iron Man. Like, wie eine 63-jährige Frau will einen Iron Man machen. Grubo. It all started like this. Und das hat so angefangen. Tak. Our son Daniel, who lives in America, is a personal trainer, very good one. Unser Sohn Daniel, der in Amerika wohnt, ist ein persönlicher Trainer. Bardzo dobry. He trained for a whole year to do an Iron Man. Er hat für ein ganzes Jahr trainiert, um einen Iron Man zu machen. But 2 weeks before he had the Iron Man. Und etwa 2 Wochen bevor er diesen Iron Man hatte. Da saß ich auf dem Sofa mit Debbie. And she said, oh, Jona powiedziała tak. I wanna fly and support my baby. Sagt sie, oh, ich möchte fliegen und mein Baby unterstützen. Naszym synem, wspierać go. I said, he's not your baby, he's a 32-year-old, 190-tall man. Und ich sagte, er ist nicht dein Baby, er ist ein 32-jähriger, großer, junger Mann. No, she said, he will always be my und baby. Nein, hat sie gesagt, er will immer mein Baby sein. Kim. I said, get the idea out of your head. Und ich sagte, hör auf, denk nicht mal daran. Umysłu, tej koncepcji z twojej głowy. Because 2 weeks before the Ironman. How are you going to find a flight from Brazil to America? It's too expensive. Yeah, yeah. Weil 2 Wochen vor dem Ironman, wie findest du da noch einen Flug? Das ist viel zu teuer. Kostowało kupę szmalu. She had some money saved up and she said, I'll pay for it. Aber sie hatte etwas Geld auf der Seite und sagte, ich werde es bezahlen. Good, because I am not. Und ich sagte, okay, weil ich werde es nicht bezahlen. She said, I'm going to fly over there and surprise him. Und sie sagte, ich werde darüber fliegen und ihn überraschen. Und das hat sie gemacht. Do you know what an Ironman is? Und wisst ihr, was ein Ironman ist? Like 3.5 kilometer swimming. Also zuerst musst du 3.5 kilometer schwimmen. And then 186 kilometers, I think, riding the bicycle. Potem ponad. Und dann 186 kilometer Velofahren. After that, you have to run a marathon of 42 kilometers. A potem biegniesz. Und dann musst du noch ein Marathonrennen von 42 kilometern. Und kennt ihr den polnischen Ironman? Macie polską? Yeah, the Polish Ironman is very different. Der ist ganz anders. Nee. I'll tell you how the Polish Ironman goes. Ich werde euch erzählen, wie der polnische Ironman geht. You first start riding your bike. Also zuerst fährst du mit dem Velo. Bike to the swimming pool. Und dann fährst du mit dem Fahrrad zum Swimmingpool. Und dann schwimmst du. Then you run home because they stole your bike. Und dann rennst du nach Hause, weil sie dein Fahrrad gestohlen haben. That's the Polish Ironman. Und das ist der polnische Ironman. Ja, ich liebe euch, ihr polnischen Leute. Okay, anyhow. Okay. Dobra. So Debbie comes home from this Ironman that my son does. Also Debbie kommt nach Hause von diesem Ironman, der mein Sohn gemacht hat. And I said, how was it? Und ich fragte sie, und wie war? She said, you know, as I watched my son torture himself for 12 hours. Sie sagt, ja, weißt du, als ich da meinem Sohn während 12 Stunden zugeschaut habe, wie er sich selber gequält hat. 15 hours. Also ich glaube, es war sogar 15 Stunden. I had this deep desire in me, I also want to do an Ironman. Poczułam tak. Hat sie gesagt, ich habe diesen tiefen Wunsch in mir, auch einen Ironman zu machen. You look really crazy now. Und ich habe gesagt, Marble Liebling, du bist ja verrückt. 62, you've never done running in your whole life. How are you going to do an Ironman? 62 Jahre alt, du bist noch nie gerannt in deinem Leben, wie willst du das machen? She looked at me and she said, und sie hat mich angeschaut und gesagt, the reason why I cannot do an Ironman is because my husband doesn't buy me a bike. Der einzige Grund, wieso ich keinen Ironman machen kann, ist, weil mein lieber Ehemann mir kein Fahrrad kaufen will. I said, if you run the marathon under 6 hours, within 1 year, your husband will buy you a bike. Ich habe gesagt, wenn du innerhalb eines Jahres fähig bist, den Marathon unter 6 Stunden zu rennen, dann wird dein Ehemann dir ein Fahrrad kaufen. This is our son. Und sie hat ihr Handy genommen und unserem Sohn eine Nachricht geschickt. She said, Daniel, I need to run the marathon in under 6 hours in 1 year. Send me a training plan. I'm going to start this week. Sie hat gesagt, Daniel, ich will innerhalb von einem Jahr den Marathon unter 6 Stunden rennen, deshalb sende mir einen Plan zum Trainieren. Ich fange morgen an. Und so jetzt muss sie trainieren. Just recently we were in the south of Brazil in Curitiba where I was. Und vor kurzem, da waren wir im Süden von Brasilien in Curitiba, wo ich predigte. Sweetie, I can't miss a training. Und sie hat gesagt, Liebling, ich kann kein Training verpassen. Ingo. I said, well, you can't run here in this city. There's no place to run. Go to the. Und ich sagte ihr, in dieser Stadt, da kannst du nicht rennen. Da hat es keinen Platz. Geh rauf ins Fitnessstudio vom Hotel. Further to the gym, upstairs in the hotel. Und so bin ich mit ihr in das Fitnessstudio gegangen, das oben im Hotel war. So she goes on the treadmill and she begins to run. Und sie ging auf dieses Laufband und fing an zu rennen. The treadmill is very close to the wall. I mean, very. Und dieses Laufband war ganz nahe an der Mauer, ganz nahe. As she's running, she. Und als sie da so rannte, ist sie gestolpert. Potknęła się. And she falls and the treadmill slams her against the wall and keeps. Und sie ist umgefallen und das Laufband, das ging weiter und hat sie gegen die Wand geschleudert. She falls. Also sie fiel um. And pushes her against the wall. Und hat sie gegen die Wand gestoßen, gepresst. Na ścianę. But the treadmill is still. Aber das Laufband war immer noch am Laufen. Uczona. Her ankle is locked between the running treadmill and the. Und ihr Knöchel war eingeklemmt zwischen der Wand und dem laufenden Laufband. Mam bieżni. Która cały czas była włączona. I jump over there and quickly turn this thing off. So bin ich mit einem Satz bei dem Laufband und habe es abgestellt. Her ankle instantly got purple and blue and about the size of a tennis ball. Ihr Knöchel wurde sofort blau und violett und etwa so groß wie ein Tennisball. Z fioletowym jeszcze inne kolory i nagle spuchła do rozmiarów piłeczki tenisowej. So I put my hand on her ankle and I commanded it. to go, to be healed. Und so habe ich meine Hand auf ihren Knöchel gelegt und dem befohlen, sich zu normalisieren, zu heilen. It disappeared. Und die Farbe ging sofort weg. And so did the colors. Und auch die Schwellung. But she was still in pain. Aber sie hatte immer noch Schmerzen. So we had to pack up and we flew back home. Und dann mussten wir packen und wir flogen zurück nach Hause. And she was limping. She was really, really limping. It hurt. Und sie war am Hinken, weil es tat ihr noch sehr weh. When we got home, I said to her, und als wir dann nach Hause gingen, habe ich ihr gesagt, Sweetie, let me give you an advice. Liebling, ich möchte dir einen Rat geben. Go and sit in your bed. Geh und sitz auf deinem Bett. Shut the door, ignore everybody in the house. Und mach die Türe zu und ignoriere alle in dem im Haus. Side of your own heart. And take hold of the healing that belongs to you. Und geh wie in dein eigenes Herz rein und nimm diese Heilung an, ergreife diese Heilung. Do you know, I'm sorry. Und wisst ihr, es tut mir leid. Do you know, I believe the worst thing that Christians can do when they're sick is to ask others to pray for them to be healed. I think it's really, really bad. Aber ich glaube, das Schlimmste, was Christen tun können, ist, dass wenn sie krank sind, andere bitten, für sie zu beten. I o jego uzdrowienie. I honestly think so. Ich glaube das wirklich. Uważam. Because the way most Christians pray is trying to get God to do something, but God already did everything. Weil die meisten Christen beten auf eine Art und Weise, wo sie Gott überzeugen wollen, etwas zu tun, aber er hat ja schon alles getan. Das robił. The cross is enough. Und das Kreuz ist genug. It really, really isn't. Es ist wirklich genug. Und so naprawdę. So I said, sweetie, sit in your bed and go into your heart. And just meditate on the finished work of the cross, and you will be fine. Und ich habe gesagt, Liebling, sitz auf deinem Bett, meditiere über das vollbrachte Werk am Kreuz, ergreife es, und es wird alles okay sein. Es wird dir gut gehen. Do ciebie, doświadczysz go. So she sits on her bed. Und so saß sie auf ihrem Bett. And she just begins to meditate. Und sie hat einfach darüber nachgedacht. I am in Christ. Christ is in ich bin in Christus, er ist in mir. I'm healed on the cross. Ich bin am Kreuz geheilt worden. His stripes, they have already taken my sick. Seine Wunden haben schon meine Krankheit genommen. Zunęły moją chorobę. And she said that as she began to meditate, that she was on her bed probably for a couple of hours. Und sie saß da auf ihrem Bett für ein paar Stunden und hat mir dann erzählt, dass sie da so saß. She said she had this vision. Hatte sie wie eine Vision. Easier. I think it's from a movie. It sounds like from a movie. That she had this vision that there was this force field around. Und sie sagte mir, ich denke, das ist wie von einem Film. Es tönt danach, dass da so ein Kraftfeld um sie herum war. Oder so ein Gewaltschutzfeld. All around her. Und Jesus war dieses Kraftfeld rund um sie herum. Christ was this force. Also Christus war wie ein Kraftfeld oder ein Gewaltschutzfeld. She realized that hang on, in Christ I'm safe. Und sie hat wie realisiert, ah oh, wow, in Christus, da habe ich alles, da bin ich in Sicherheit. And she said, well then I'm healed. Und dann sagte sie, ah, oh, aber dann bin ich ja auch geheilt. And then the Lord said to her, und dann sagte ihr der Herr, this is the truth. Das ist die Wahrheit. And she said, und sie sagte, but Lord, why does my ankle still hurt? Und sie sagte, aber Herr, wieso tut mein Knöchel immer noch weh? Und schau da. Teraz zobaczcie. The Lord said, the pain in your ankle is the illusion. The truth is that you are healed. Der Herr sagte, dein Schmerz in deinem Knöchel ist eine Illusion, aber die Wahrheit ist, dass du geheilt bist. Ist uzdrowiona. But if you choose to believe the illusion to be true, the illusion will turn itself the truth and the truth will become the illusion. Aber wenn du dich entscheidest, der Illusion zu glauben, dann wird die Wahrheit zur Illusion und die Illusion zur Wahrheit. Da zmieni się w iluzję. Did you get that? Hast du das verstanden? So she got up from her bed. Und so ist sie aufgestanden von ihrem Bett. She said, this pain is an illusion. Und sie hat gesagt, dieser Schmerz ist eine Illusion. My healed ankle is the truth. Und mein geheilter Knöchel ist die Wahrheit. Ja. And she said, if I don't choose to believe the truth, then the illusion will actually turn itself into the truth. Und sie hat gesagt, wenn ich mich nicht entscheide, der Wahrheit zu glauben, dann wird sich die Illusion in eine Wahrheit ändern, verwechseln. Yeah. So she got off her bed. Und so ist sie von ihrem Bett aufgestanden. Walked down the stairs. Und sie ist die Treppe hinuntergegangen. And as she took the first two steps, her ankle hurt. Und als sie diesen ersten Schritt gemacht hat, schmerzte ihr Knöchel. Już bolała. And she said, you are an illusion, I will not accept you. The truth is that it's already settled. Und sie hat gesagt, du bist eine Illusion, ich werde dich nicht akzeptieren. Die Realität ist, dass alles vollbracht ist. Nie przyjmuję, nie akceptuję. Prawda jest taka, że ja jestem uzdrowiona, że ta kostka jest uzdrowiona. And she was fine and she ran 6 kilometers. Und es ging ihr gut und sie ist 6 Kilometer gerannt. Poszła biegać 6 kilometrów. Do you know, the sad thing is, und wisst ihr, das Traurige ist, no, smutna rzeczywistość, that the scripture says faith is the assurance of the things you don't see and we always want to have something to see so that we believe. Aber die Schrift sagt, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist, von was wir nicht sehen, aber wir wollen immer etwas zum Sehen haben, damit wir es dann glauben. Chcemy najpierw zobaczyć chociaż odrobinkę. So very few Christians experience the supernatural world. Dlatego und deshalb erleben nur ganz wenige Christen das Übernatürliche. Look what the scripture says in 2 Corinthians 4:18. So, und schau, was die Schrift sagt im 2. Korinther 4:18. Do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. How can you look at something that is not seen? Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, wie können wir etwas anschauen, das wir nicht sehen? Paul says, we look at the things that are not seen. Paulus sagt hier, dass wir Dinge anschauen, das unsichtbar ist, das wir nicht sehen. I had to learn this with our orphanages in Brazil. Ich musste das lernen mit unseren Waisenhäusern in Brasilien. We just started construction of another nice big house. Wir haben gerade einen Neubau angefangen eines großen Hauses. Two more huge homes on 6,000 square meters land. Und ich werde in Kürze 2 neue große Häuser bauen auf 6,000 Quadratmeter Land. Na wielkiej działce, którą posiadamy. In 5 years we own 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 houses. In nur 5 Jahren besitzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Häuser. Everything debt free, everything good standard. Alles ohne Schulden und alles in einem sehr guten Standard. Also alles sehr schön und gut und gute Qualität. Wisst ihr wieso? I've chosen to believe things that I don't see with the natural eyes. Weil ich habe mich entschieden, Dinge zu glauben, die ich mit meinen natürlichen Augen nicht sehen kann. I've chosen to do something else. Aber ich habe mich noch für etwas entschieden. Robię coś innego. I've chosen to look at the things that I can't see. Ich habe mich entschieden, Dinge zu sehen, die ich nicht sehen kann. Nie widzę. Let me tell you a little secret. Ich möchte euch ein kleines Geheimnis erklären. Children home that I built, I saw it long before I even had the plans drawn up. Jedes Waisenhaus, das ich gebaut habe, habe ich lange zuvor gesehen, bevor ich auch nur die Pläne aufgezeichnet habe. Domy wszystkie widziałem. We look at the things Paul said that are not seen. Wir schauen Dinge an, sagt Paulus, die wir nicht sehen. Patrzymy na rzeczy, które są niewidzialne. What are you looking at? Na co? Was schaust du an? Oh, the economy. Oh, die Wirtschaft. Ja, gospodarka, wszystko się rozpada. That's something you see. You shouldn't look at that. Aber das ist etwas, das du sehen kannst und das solltest du nicht anschauen. Sickness. Oh, diese Krankheit. Something you see. You shouldn't look at that. Aber das ist auch etwas, das du sehen kannst und das solltest du nicht anschauen. Sondern du solltest das sehen, die deine natürlichen Augen nicht sehen können und das deine Realität machen. Z rzeczywistością. You know, so many prophetic words never are fulfilled because the people never see them in the eyes of the hearts. Schaut, so viele prophetische Worte werden nie erfüllt, weil die Leute haben nicht gelernt, sie mit ihren inneren Augen zu sehen. W sposób duchowymi oczami. Do you know the greatest abortionists in the whole world are Christians? Und wisst ihr, die größten Abtreibungshelfer in der Geschichte sind Christen. Ami, są chrześcijanie? We Christians have aborted way more than all the women in the world together. Wir Christen haben mehr abgetrieben als alle Frauen auf der ganzen Welt zusammen. Na całej ziemi. Think about it. Denk darüber nach. God puts a dream in our hearts and we abort them. Gott legt einen Traum in unsere Herzen und wir treiben ihn ab. My dokonujemy jego aborcji. God gives us a prophetic word and we abort it. Oder Gott gibt uns ein prophetisches Wort und wir treiben es ab. God says in your stripes you're healed and we abort it. Oder Gott sagt, in meinen Wunden seid ihr geheilt und wir treiben das ab. Tę prawdę. Dokonujemy jej aborcji. God says there are no limits for you. You are blessed. Bóg mówi, und Gott sagt, da gibt es keine Begrenzungen für dich. Du bist gesegnet. Spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Jede einzelnen Segen in den himmlischen Regionen in Jesus Christus. Stusie Jezusie. And we abort this truth. Und diese Wahrheit treiben wir auch ab. Always look at the stuff that our natural eyes can't see. Dlatego, weil wir schauen immer nur das an, was unsere natürlichen Augen sehen können. Doczne dla naszych ziemskich oczu. So we abort the promises of God. Więc, und so treiben wir die Versprechen Gottes ab, die Verheißungen Gottes. Faith is the evidence of things that you do not see. Aber Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was wir nicht sehen. Probably one of the most powerful lessons of faith that Jesus gave. Ich denke, einer der kraftvollsten Glaubenslehre oder Lektion des Glaubens, die Jesus gegeben hat, finden wir in Markus 11. I Marka w 11. rozdziale. You're free to disagree with me, but I think it's at least my favorite teaching. Możecie, ihr seid frei, nicht mit mir einverstanden zu sein, aber das ist einer meiner Lieblingslektionen, die er gab, Jesus. 23:11, he says, for whosoever I say unto you, whoever says to this mountain, be thou removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes it, whatever he says shall be, he will have whatever he says. Und im Vers 23 sagt er, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, heb dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteile werden, was immer er sagt. I don't know how the Polish Bible translates this, but in English it's not very well translated. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung das übersetzt, aber auf Englisch ist nicht so gut übersetzt. Und hier ist, wie es übersetzt sein sollte. Chce brzmieć, tłumaczone z języka oryginalnego. He does not doubt in his heart. Er, der in seinem Herz nicht zweifelt. Believes that those things which he says are happening. Sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. Oder am Geschehen sind. Staje się, to jest czas teraźniejszy w oryginale. According to the Strong's Greek dictionary, it says this. Und nach der biblischen Konkordanz von Strong's sagt es dies, bedeutet es dies. Drama, it has this meaning that he is watching it to happen. In der griechischen Grammatik bedeutet es, dass man zusehen kann, wie es passiert. Patrzeć jako, że ktoś widzi, jak coś się dzieje tu i teraz. Aber in der Bibel, in der englischen Bibel sagt die Übersetzung, man wird sehen, wie es passiert, das ist in der Zukunft. Aber hier ist, was Jesus wirklich sagt. If you say to this mountain, get out of my way, wenn du zu diesem Berg sagst, aus dem Weg, drogi, you don't doubt it in your heart, und du nicht zweifelst in deinem Herzen, believe that what you say is happening right now. You're watching it happen. Aber du in deinem Herzen glaubst, dass das, was du sagst, jetzt gerade am Passieren ist. Dział, jak to się wydarza. If you do this, then it will actually happen. Wenn du das tust, dann wird es auch passieren. Że to się stanie. So what does Jesus say? Also was sagt Jesus hier? Before the mountain moves out from your life, it already you have to watch it moving out of your life in your own heart. Bevor dieser Berg aus deinem Leben rausgeht, musst du in deinem Herzen schon sehen, wie er aus deinem Leben rausgeht. Czyli w swoim duchowym życiu, w swoim sercu, musisz zobaczyć, jak ona się usuwa. You know, I preached a message recently in Brazil, and it was called "Fear Moves Mountains." Und wisst ihr, vor kurzem habe ich in Brasilien eine Predigt gehalten mit dem Titel Furcht oder Angst versetzt Berge. Strach przesuwa góry. Did you know that fear moves mountains? Habt ihr gewusst, dass Angst Berge versetzt? Góry? No, Reinhard, faith moves mountains. Nein, Reinhard, Glaube versetzt Berge. Fear moves mountains too. Alles. Aber Angst oder Furcht auch. What happens? Was passiert? Yeah. If you believe in your heart, wenn du in deinem Herzen glaubst, don't doubt, und nicht daran zweifelst, it inside of yourself with the eyes of your heart, und du es in deinem Inneren siehst mit den Augen deines Herzens, then you're gonna see it manifest before your natural eyes. Dann wirst du es auch manifestiert sehen vor deinen natürlichen Augen. Naturalnym wzrokiem. So that's how faith works. Und das ist, wie Glaube funktioniert. It's really rocket science. Es ist nicht wirklich eine großartige Wissenschaft. Quite simple. To jest es ist bardzo ziemlich einfach. But fear equals faith. Aber Angst ist gleich Glaube. Strach równa się wiara. You see, faith is like I am blessed and I believe this is true. Seht ihr, Glaube ist, ich bin gesegnet und ich glaube, dass das wahr ist. I wierzę, że to jest prawda. So I believe what God says and I believe the promises. Und ich glaube, was Gott sagt und ich glaube diese Verheißungen. Und was ist Angst? Furcht. I believe bad stuff. Ich glaube schlechte Dinge. Te rzeczy. I believe I can get sick. Wierzę, ich glaube, ich kann krank werden. Wierzę, że mogę zachorować. I believe I can get bankrupt. Ich glaube, ich kann bankrott gehen. I can fail. Ich glaube, ich kann versagen. So what happens when I'm afraid to fail? Also was passiert, wenn ich Angst vor dem Versagen habe? Czy nie uda? If I'm afraid to fail, it works just like faith. Wenn ich Angst habe vor dem Versagen, da funktioniert das genauso wie Glaube. I believe that I can fail, so I move the mountain of failure into my life. Ja. Ich glaube, dass ich versagen kann und deshalb versetze ich diesen Berg vom Versagen in mein Leben rein. So fear moves mountains. Also Angst bewegt, versetzt Berge. Never to live by any kind of fear whatsoever. Und deshalb habe ich mich entschieden, nie irgendwelche Entscheidungen basiert auf Angst zu treffen. Fear has to be considered as one of the arch enemies of faith. Weil Angst muss als einer der größten Feinde von Glauben angesehen werden. Und wisst ihr, ich war in einem Flugzeug zusammen mit einem Pastor in Brasilien und er saß gerade da neben mir. Und da hatte es große Turbulenzen im Flugzeug. Und es war wirklich am Schütteln. Während dem Flug. And you know when it hits this air hole, it goes like just drops down. Wisst ihr, jedes Mal, wenn da so ein Luftloch kam, da sank dieses Flugzeug ab. Samolot opada gwałtownie w dół. And the poor guy, he was holding on to the seat so hard, his knuckles were white. Und dieser arme Mann, der hielt sich so fest am Sitz fest, dass seine Handknöchel ganz weiß waren. Otela w samolocie, że aż kostki jego dłoni zbielały. I looked at him and said, relax. A ja schaut ihn an und sagte, entspanne dich. He said, but we're gonna crash. Und er sagte, aber wir werden abstürzen. I said, don't you believe the Bible? Und ich fragte ihn, aber glaubst du denn nicht an die Bibel? I said, look, that's how you pray in a situation like this. Ich sagte ihm, schau, so betest du in einer solchen Situation. Lord, please, can I finally go to heaven? Herr, bitte, kann ich endlich in den Himmel kommen? Jeba. Please, will you let this plane crash for me? Bitte, machst du, dass dieses Flugzeug abstürzt, einfach für mich? Because when we go down, we go up. Weil wenn wir da runtergehen, dann gehen wir nach oben. Do gure. So what's your problem? So was ist dein Problem? If the plane crashes, you win. Wenn das Flugzeug abstürzt, gewinnst du. Ty na tym zyskasz. Christians never lose, they always win. Weil die Christen verlieren ja nie, sie gewinnen immer. Zawsze odnoszą zwycięstwo. He looked at me and said, "Reinhard, you're so crazy." Er schaute mich an und sagte, Reinhard, du bist total verrückt. Did you know what? If I would know that this plane would crash now, I would probably start to dance. Yay, Jesus, I'm coming. Und ich sagte ihm, weißt du, wenn ich wüsste, dass dieses Flugzeug abstürzen würde, dann würde ich wahrscheinlich anfangen zu tanzen. Ja, Jesus, ich komme. Christians treat physical death just like the world does. Aber die Christen sehen den physischen Tod genau gleich wie die Welt. Tak samo, jak boją się jej niechrześcijanie. You tell me how that makes sense. Aber sag mir bitte, wie das Sinn macht. Rozumiem. Czy jest w tym jakikolwiek sens? We are just like the disciples. Wir sind genau wie die Jünger. Jak uczniowie Jezusa. Jesus told them that he would rise again and the unbelievers believed it, but they didn't. Und Jesus hat den Jüngern gesagt, dass er auferstehen werde und die Ungläubigen haben es geglaubt, aber die Jünger nicht. Żyli. The unbelievers said, put a stone before the grave because he said he would rise again. Die Ungläubigen haben gesagt, lass uns einen Stein vor sein Grab rollen, weil er hat gesagt, er werde auferstehen. Takim porządnym kamieniem, żeby przypadkiem nie wyszedł. When he was risen, the disciples didn't believe him even after he was risen. Und als er dann auferstand, haben die Jünger es nicht geglaubt, sogar als er schon auferstanden war. Und wir sind genauso. Jesus said, he who believes in me will never die, even though you die, you will live. Jesus hat gesagt, der in mich glaubt, wird nie sterben, auch wenn er stirbt, wird er leben. So we look at what we see with our natural eyes and we believe that's the reality. Also wir schauen die Dinge an, die wir mit unseren natürlichen Dingen sehen und denken, das sei die Realität. No, the end of this life on earth is simply a continuation then in heaven. Und wisst ihr, das Ende dieses Lebens auf der Erde wird einfach im Himmel fortgesetzt. Es ist nicht ein Ende. W niebie. So what's the problem? So, was ist das Problem? Mamy problem. I tell you what's the problem. Ich kann euch sagen, was das Problem ist. We look at things we see and give it so much weight. Wir schauen die Dinge an, die wir sehen und geben dem so viel Gewicht. I nadajemy temu wielką wagę. We believe the bad news of the media more than the good news of the gospel. Wir glauben den schlechten Neuigkeiten mehr als den guten Nachrichten vom Evangelium. Tym, które są zawarte w Biblii. If we want to be the people that will bring transformation to our nations, wenn wir die Leute sein wollen, die Veränderung in unsere Nation bringen, w naszym narodzie, we have to learn to live by the faith that doesn't need to see a thing. Dann müssen wir lernen, bei dem Glauben zu leben, der nicht sehen muss, um zu glauben. Die rzeczy niewidoczne. Do you know, we have to learn to get our hearts pregnant. Und wisst ihr, wir müssen lernen, unsere Herzen schwanger werden zu lassen. Zaszło w ciąże. I've been thinking lately about a very interesting thought. Ich habe vor kurzem über einen ganz interessanten Gedanken nachgedacht. Konzeptie. And it's the thought of sowing and reaping. Und das ist der Gedanke vom Säen und Ernten. Na sprawę siania i zbierania. Do you know it's a universal law, every single thing functions on seed and harvest, everything. Habt ihr gewusst, es ist ein grundlegendes Gesetz, dass alles über Säen und Ernten funktioniert. Działa w oparciu o zasiew i o żniwo. Everything. Alles. If the seed and harvest principle would stop right now, in a very few years the whole humanity would be extinct. Wenn das Prinzip von Säen und Ernten jetzt aufhören würde, dann würde es innerhalb von wenigen Jahren nichts mehr geben. Nie byłoby nas na powierzchni ziemi. How did you get here? Und wie bist du hierher gekommen? Your father planted a seed in the womb of your mother. Dein Vater hat einen Samen in den Leib deiner Mutter gepflanzt. God only created Adam and Eve once. Gott hat Adam und Eva nur einmal erschaffen. And after that, he implanted the universal law of seed and harvest into the universe. Und dann hat das universale Prinzip von Säen und Ernten ins Universum eingepflanzt. How do you eat? Wie isst du? Bierz. Because a seed has been planted. Ein Same wurde gepflanzt. Zasiane. And you harvest. Und du hast geerntet. Seed and harvest is a universal principle. You cannot take it out. Säen und Ernten ist ein universelles Prinzip. Du kannst es nicht ändern. Zasiewu i żniwa. The bread you ate. Und das Brot, das du gegessen hast. First, it had to be sown and then harvested. Zuerst musste etwas gesät werden und dann geerntet. The coffee you drink. Der Kaffee, den du getrunken hast. Planted and then harvested. Da musste zuerst etwas gepflanzt werden und dann geerntet. Zebrana. That's why the Bible says, don't you fool yourself. God cannot be mocked. Whatever a man will sow, that's what he will also reap. Und deshalb sagt die Bibel in Galater 6,7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird auch ernten. Bierau. God said in Genesis, there will always be seed, time and harvest. Und Gott sagt im 1. Mose 8,22, dass da immer Saat und Ernte sein wird. Frost und Hitze, Sommer und Winter. Immer. But here is the question. Aber hier ist die Frage. When we talk about sowing and reaping, usually we think about money, but that's very limited. Wenn wir über Säen und Ernten reden, dann denken die meisten gerade an Geld, aber das ist sehr begrenzt oder limitiert. Very limited. Sehr begrenzt. Because in Corinthians Paul talks about money, but in Galatians he doesn't. Weil im Korinther, ja, da redet Paulus über Geld, aber in Galater, da tut es nicht. Sag, wie steht der Galatian? In Galatians he says, whatever you sow, you will reap. If you sow in the flesh, you will reap destruction. Weil im Galater, da sagt was auch immer du säst, das wirst du ernten. Wenn du im Fleisch säst, dann wirst du im Fleisch ernten. I będziesz zasiewał dla ciała cieleśnie, będziesz zbierał zniszczenie. Just like your father planted a seed in the womb of your mother, so you need to plant a seed in your heart too. Tak jak genauso wie dein Vater ein Same ins Leib deiner Mutter gepflanzt hat, so musst du auch ein Samen in dein Herz pflanzen. Względem swojego serca. We need to learn that whatever we sow in our hearts is what we will actually reap. Wir müssen lernen, dass was auch immer wir in unsere Herzen sehen, wird das sein, was wir auch ernten werden. We have planted so many bad seeds in our hearts. And then when we have the bad harvest, we blame God. Wir haben schon so viele schlechte Samen in unsere Herzen gepflanzt und wenn wir dann eine schlechte Ernte haben, geben wir Gott die Schuld dazu. Wir haben zato Boga. That's what religion does. Właśnie to robi. Das ist, was Religion tut. If you want to reap fruitfulness, success, health, victory, prosperity, you first have to plant it in your heart, my friend. Wenn du Gesundheit, Wohlstand, Erfolg und Sieg und all diese Dinge ernten möchtest, dann musst du sie zuerst sehen. Musisz najpierw zasiać to w swoim sercu. You have to get your heart pregnant. Du musst dein Herz schwängern oder du musst dein Herz schwanger werden lassen. One parable that's more important than any other parable in the Gospels. Da gibt es ein Gleichnis, das wichtiger ist als jedes andere Gleichnis in den Evangelien. Lepsze powieści. Did you know that? Habt ihr das gewusst? Jesus said, Jesus sagt, if you do not understand the parable of the sower, how then will you understand any of the other parables? Wenn du das Gleichnis vom Sämann nicht verstehst, wie willst du dann irgendein anderes der Gleichnisse verstehen wollen? Wszystkie pozostałe przypowieści. So it's the parable of the sower that unlocks every parable that Jesus ever told. Und so ist es das Gleichnis vom Sämann, das wie alle anderen Gleichnissen erklärt, zugänglich macht. So what happens in the parable of the sower? Also was passiert jetzt im Gleichnis vom Sämann? You have a seed. Du hast einen Same, du hast einen Sämann. You have a heart. Und du hast ein Herz. Jesus said that the seed is sown into the heart. Weil Jesus sagt, dass der Samen in das Herz gesät wird. Serce. You can sit here this morning and you can get as much as you want to into your head. That's not going to do anything for you. Du kannst heute da sitzen und so viel wie du nur willst in deinen Kopf einnehmen, das wird nichts verändern, das wird dir nichts bringen. Jeżeli to zostanie w twojej głowie, to nic się nie zmieni. Christians have persecuted each other using the Bible. Christen haben einander verfolgt, indem sie die Bibel gebraucht haben, um das zu tun. So the question is, what seed have you planted in your heart? Więc musisz sobie. Also die Frage ist, was für einen Samen hast du in dein Herz gepflanzt? Von welchem Samen wurdest du schwanger? W ten sposób w ciąże. The Bible says it's the heart where the word of God is sown. Weil die Bibel sagt, es ist in das Herz, wo das Wort Gottes gesät wird. So how do you get your heart pregnant? Also wie wirst du in deinem Herz schwanger? Heart is the womb. Dein Herz ist wie der Leib, der Mutterleib. God is the seed. Und das Wort Gottes ist der Same. And it is your imagination that joins the seed to the egg so that it can become fruitful and give birth. Und es ist deine Vorstellungskraft, die dieser Same mit dem Mein zusammenbringt, dass es fruchtbar sein kann und geboren werden kann. It's so sad how Christians have left so much stuff to the devil and to the world that we really should have taken because it belongs to us. Wisst ihr, es ist so traurig, wie viele Dinge wir der Welt oder dem Teufel überlassen haben, die eigentlich uns gehören würden und eigentlich wir hätten ergreifen sollen. Światu zabrać je, zagarnąć je dla siebie, a te rzeczy tak naprawdę należą do nas. The first mention of the heart, and some of you have heard me say that. Und das erste Mal, wo das Herz in der Bibel erwähnt wird, ein paar von euch habt schon gehört, wie ich das sage, ist im 1. Mose 6, Vers 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intent of the thought of his heart was evil continuously. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allzeit nur böse. Po wszystkie dni. The word intent here actually means imagination. Und das Wort Trachten hier bedeutet eigentlich sich vorstellen. It's a noun from a verb that means to form something. Es ist das Namenwort eines Verbs, das bedeutet, etwas zu kreieren, etwas zu formen, herzustellen. Es wurde zum Beispiel für einen Töpfer gebraucht, der da seine Schüssel kreiert, hergestellt hat. But here it's a noun. It's already formed. Aber hier ist es ein Namenwort, das heißt, es ist schon geformt. So what happened? Was passiert also? The imaginations of the thoughts wrote something on their heart that made them so wicked. Die Vorstellungskraft ihrer Gedanken hat etwas auf ihre Herzen geschrieben, das sie so böse machte, dass das Trachten ihres Herzens nur böse war. It is the imagination that will get your heart pregnant. Es ist die Vorstellungskraft, die dein Herz schwanger werden lassen wird. So what happens? Also was passiert? What God says to you, you first have to see in your heart with your imagination, then you will see it in your natural life. Wenn Gott dir etwas sagt, musst du das zuerst in deinem Inneren mit deiner Vorstellungskraft sehen können und dann wirst du es erst mit deinen natürlichen Augen im realen Leben sehen. I demonstruje, manifestuje w naturalnej rzeczywistości. Imagination simply means the process of forming a mental image. Weil die Vorstellungskraft ist eigentlich einfach dieser Prozess, um ein mentales Bild herzustellen. Czegoś, für etwas, was noch nicht im Natürlichen existiert. You know, people confuse fantasy with imagination. Und wisst ihr, viele Leute verwechseln Fantasie mit der Vorstellungskraft. Fantasy is stupid because it has no reality. Aber Fantasie ist einfach nur blöd, weil es hat nichts mit der Realität zu tun. Fantasy is when people dream of success and all sorts of things, but it has no biblical foundation. Fantasie ist, wenn die Leute träumen mit beruflichem Erfolg oder so etwas, das nichts zu tun hat mit deiner biblischen Realität. Żadnego poparcia biblijnego. Fantasy is going to bring you disappointed, messes up relationship and just doesn't help you. Und Fantasie wird dich einfach enttäuschen, wird deine Beziehung total durcheinander bringen und hat nichts mit der Realität zu tun. So we're not talking about fantasy. Also wir reden hier nicht über Fantasie. We are talking about taking the seed, taking the word of God. Sondern wir reden darüber, dass wir diesen Samen, dieses Wort Gottes nehmen. Nasienia. Taking whatever he says. Und das zu nehmen, was er gesagt hat. Planting it in your heart. Und es in unsere Herzen einpflanzen. But then making sure it gets connected to the egg, fertile, and you become pregnant with it, and you do this by imagining it. Aber dann stellen wir sicher, dass dieser Same mit dem Ei in Verbindung kommt, es fruchtbar wird. Und wir es gebären können und das tun wir mit dieser Vorstellungskraft. Prowadzi do zapłodnienia i dopiero później to się rodzi w naszym świecie naturalnym. I've seen several creative miracles. Ich habe schon einige kreative Wunder gesehen. Cudów. I've seen bones that did not even exist. A baby born without bones just came into being. Ja, widziałam... Ich habe Knochen gesehen, die nicht mal existierten bei einem Baby, das einen bestimmten Knochen nicht hatte. Und dann war ich auf einmal da. Weeks ago there was a man and there was a tooth missing and bam, God just put a tooth in there. Und vor nur ein paar Wochen gab es einen Mann, der meinen Zahn fehlte und Gott hat ein Wunder und da war dieser Zahn da. I've seen deaf ears opened, I've seen eyesight restored, I've seen cripple walk. Ich habe Tauben hören sehen, Blinde sehen und Leute, die nicht gehen konnten, gehen. But let me tell you something. Aber lass mich etwas sagen. Every miracle that I've ever seen with my natural eyes, I first saw with the eyes of my heart. Jedes Wunder, das ich mit meinen natürlichen Augen gesehen habe, habe ich zuerst mit meinem inneren Augen, mit den Augen meines Herzens gesehen. When I was a teenager, I read John 14:12. Als ich ein Teenager war, habe ich Johannes 14:12 gelesen. Galiana 14:12. Those who believe in me will do the works that I do and greater ones. Jesus, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. And I said, Lord, those who believe in me, that includes me. I believe in you. Und ich habe gesagt, okay, wer an mich glaubt, ich glaube an dich. Das heißt, es ist auch für mich. Und was ist passiert? I co się stało? I made my heart pregnant. Ich habe mein Herz schwanger werden lassen. I was spending hours just sitting alone, just dreaming of doing greater works like Jesus. Ja, ich habe Stunden damit verbracht, einfach zu sitzen, um mir vorzustellen, wie ich größere Wunder tun werde als Jesus. Takich wielkich jak Jesus i większych. I prayed for the sick and they got worse or died. Ich habe für Kranken gebetet, die noch kränker geworden sind oder sogar gestorben. Na, das ist wahr. Aber wisst ihr, was ich getan habe? Heart. In meinem Herz habe ich die Wunder gesehen. And I began to dream, I began to imagination. I made it happen inside of me. And then the moment came. Ich habe angefangen zu träumen, mir diese vorzustellen. Und dann, was ist passiert? Es ist in mir schwanger geworden und dann habe ich es geboren und es ist passiert. Don't want to sow the right seed in our hearts and when we're in trouble we cry for somebody to help us. Wir wollen nicht, wir sind nicht bereit, diese richtige Samen in unserem Herzen zu sehen und wenn wir dann Probleme haben, dann rufen wir nach Hilfe. Poty, to wołamy do Boga o pomoc. That doesn't work. Aber so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Once you understand that faith is the evidence of things you don't see. Also wenn wir mal verstehen, dass der Glaube diese Zuversicht ist auf Dinge, die wir nicht sehen. We look at the things that we don't see, und wir auf diese Dinge schauen, die wir noch gar nicht sehen können mit unseren natürlichen Augen. You have to learn to put all your imagination on the things you don't see, but God said are true. Du musst lernen, all deine Vorstellungskraft auf Dinge zu setzen, die du noch nicht sehen kannst, aber von denen Gott gesagt hat, dass sie wahr seien. Ale o których Bóg powiedział, że są prawdziwe. And when your heart is pregnant, you will give birth. Und wenn dein Herz schwanger ist, wirst du automatisch irgendwann gebären. Te rzeczy w naturalnej rzeczywistości. You know, I've been to so many places, so many churches, and God released prophetic words to me. Und wisst ihr, ich war schon an so vielen Orten, so vielen Gemeinden, und Gott hat viele prophetische Worte durch mich freigesetzt. Later I go back. Und dann bin ich ein, zwei Jahre später wieder dorthin zurückgegangen. Und die Pastoren haben reklamiert, weil sie den Umständen mehr geglaubt haben als dem, was Gott gesagt hat. Słowo Bożemu. Yes, Reina, you know, I know you prophesied this, but look at this, look at that, look at the other. Ja, Reinhard, ich weiß, dass du das prophezeit hast, aber schau diesen Umstand oder jenen Umstand an. Taka sytuacja. Stop it! Hör damit auf! Don't look at the things you see. You're supposed to look in your heart at the things you don't see. Schau nicht auf die Dinge, die du siehst, denn eigentlich bist du berufen, in deinem Herz Dinge anzuschauen, die du nicht sehen kannst. Gerne. When God said it, you need to decide, that's what I will look at. Wenn Gott etwas sagt, dann musst du entscheiden, auf was du schauen willst. You know, one day I made a simple decision. I'm going to build 100 orphanages in Brazil. Ja. Wisst ihr, eines Tages habe ich eine einfache Entscheidung getroffen, dass ich 100 Waisenhäuser in Brasilien bauen werde, weil Gott hat mir das nie gesagt. In fact, people said to me, did God call you to build orphanages in Brazil? I said, never. Und schon viele Leute haben mich gefragt, hat Gott dich berufen, 100 Waisenhäuser in Brasilien zu bauen? Und ich habe gesagt, nein, nie. You know, people think, wow, that's a wonderful calling. Und Leute denken, ja, das ist ein Wunder, eine wunderbare Berufung. Nein. I saw the orphans. I read the Bible. True religion is take care of the widows and orphans. So I said, okay, let's do it. Ja. Ich habe die Waisen gesehen. Ich habe meine Bibel gelesen und dort steht, echte Religion ist, sich um Waisen zu kümmern. Und so habe ich gedacht, also lasst uns das machen. I do roboty. It was that simple. Das war so einfach. Then we started our first home. Und dann haben wir mit unserem ersten Waisenhaus angefangen. The thing that Debbie and I had, everything. Debbie und ich haben alles investiert, was wir hatten. And we found a piece of land and we began to put up the walls. Und wir haben ein Stück Land gefunden und angefangen mit den Wänden zu bauen. Then we were cheated, we were lied to, we were robbed. Und dann hat man uns angelogen, wir wurden bestohlen. No. And we lost everything. Und wir haben alles verloren. The dream busted. Der ganze Traum verplatzte. To marzenie, ono się rozpierzchło. All the money was gone. Das ganze Geld war weg. Ze się rozeszły, zniknęły. And Debbie was very mad. Und Debbie war sehr wütend. I said, sweetie, calm down, let it go. Und ich sagte, Liebling, entspanne dich, lass es gehen. That's so unrighteous. Ah, das ist so ungerecht. We trusted these people. Wir haben diese Leuten, wir haben diesen Leuten vertraut. Everything we had and they let us down. They robbed from us. Wir haben alles investiert, was wir hatten, und sie haben uns im Stich gelassen und uns beraubt. You just hurt yourself. Just forget it. Und ich habe gesagt, ja, aber lass es einfach gehen. Du hast dich selber gerade gehört. Lass es gehen. Nicht dort age. Do you know when all that happened? Und wisst ihr, als all das passierte, good choice. Ja, musste ich eine Entscheidung treffen. What am I gonna look at? Was werde ich anschauen? Well, look at my dream falling apart. Werde ich diesen zerfallenden Traum ansehen? Do I look at I've been cheated, I've been lied to and I've been robbed? Werde ich darauf schauen, dass man mich bestohlen, belogen und betrogen hat? I okradzione. Do you know what I did? Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Closed my eyes. Ich habe meine Augen geschlossen. And I kept seeing orphanage after orphanage after orphanage after orphanage. Und ich habe ein Waisenhaus in meinem inneren Auge nach dem anderen gesehen. Siniec, trzeci sierociniec. I made my heart pregnant. Und ich habe mein Herz schwanger werden lassen, noch einmal. Ja. Und ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie da diese Hunderte von Kindern errettet, gerettet werden sein werden. The things that I would have seen, I guarantee you, we would not be in the village today. Und ich kann euch garantieren, wenn ich einfach die Sachen angeschaut hätte, die ich mit meinen bloßen Augen gesehen habe, dann wären heute keine Waisenhäuser. I had to make the choice to plant that dream firmly in my heart. Ich musste mich entscheiden, diesen Traum fest in mein Herz hineinzupflanzen. Bóg w moim sercu. And to begin to form images of imagination of child after child after child. Und in mir diese Bilder von Kindern mir vorzustellen, sie entstehen zu lassen, ein Kind nach dem anderen. Our hearts are so powerful. Unsere Herzen sind so kraftvoll. Na moc. If we can get our hearts pregnant with the things we don't see with the natural eyes. Jeżeli, wenn wir es schaffen, unsere Herzen schwanger zu werden lassen mit Dingen, die wir nicht sehen. So, but the things that God says. Aber mit den Dingen, die Gott sieht. Które Bóg wypowiedział. We live by true faith. Werden wir lernen, im richtigen Glauben zu leben. And true faith always has results. Und richtiger Glaube hat immer Resultat. Resultat. Zawsze ma wynik. Everything you need to have a fruitful life and fulfill God's purpose has been put in your storehouse in heaven. Everything. Weil alles, was du brauchst, um ein erfülltes Leben zu leben, das die Ziele erfüllt, die Gott für dich hat, ist in deinem Lagerhaus im Himmel bereit für dich. It's the truck that brings it into your life. Glaube ist wie der Lastwagen, der es in dein Leben bringt. Magazyn do twojego życia. But you are the driver. Aber du bist der Fahrer. It's called believing. Und das nennt sich Glauben. Also das Verb Glauben. I'll show you how powerful your heart is and then we go into the break. Ich werde euch zeigen, wie kraftvoll euer Herz ist und dann werden wir in die Pause gehen. I want every one of you to do a little experiment with. Ich möchte, dass ihr alle eine kleine Übung mit mir macht. Bitte ein Experiment. In the childhood home that you grew up in. In dem Haus, wo du aufgewachsen bist, in deiner Kindheit. Windows did you have combined in the kitchen, in the living room and in your bedroom? Wie viele Fenster hattest du, alles zusammen in der Küche, im Wohnzimmer und in deinem Zimmer? Okay, everybody think. Also, überlegt euch mal. Stanowi i niech policzy. Your childhood home. Also in dem Haus, wo du aufgewachsen bist, im Wohnzimmer, Küche und in deinem Zimmer. Ja, twój pokój i kuchnia. How many windows were there? Wie viele Fenster hat es da? Veronika, wie viel? Zwei. Reini, how many? Reini, wie viel? Drei. Three. Drei. Seven. Seven. Sieben. How else? Und wer noch? Fabio. Drei. Vier. Four. So everybody knows? Also alle wisst, ihr alle wisst das? Ile? Veronika. Veronika. When you were a child, did you count them? Als du ein Kind warst, hast du sie gezählt? Okien? No. Did Nein. you count them? Hast du sie gezählt? Did you count them? Hast du sie gezählt? So how do you know? Also wie weißt du das denn? Bo Okien. It's in your heart. Es ist in deinem Herzen. The images. Are stored in your heart. Die Bilder sind in deinem Herzen gelagert. That's how powerful your heart is. So kraftvoll ist dein Herz. Everyone knows how many windows you had, but none of you counted them when you were a child. You did not go around 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I will remember this because one day Reinhard will ask me. Ihr alle wisst, wie viele Fenster ihr hattet, aber niemand von euch als Kind war da am Zählen. Okay, eines Tages wird mich Reinhard fragen, wie viele es hat. Ich muss mich erinnern. Also 1, 2, 3, 4. Sondern ihr wisst es einfach. These images are in your heart. Und diese Bilder sind in eurem Herzen. So you imagine. Und ihr könnt euch vorstellen, take the infallible word of God, wenn wir dieses unfehlbare Wort Gottes nehmen, Słowo Boże, the prophetic words that we have received, Słowa, und diese prophetischen Worte, die wir bekommen haben, God has spoken over us, und Dinge, die Gott über unser Leben gesprochen hat. Unless you make your heart pregnant, you will not see them happen. Wenn wir unsere Herzen nicht mit diesen Dingen schwanger werden lassen, dann werden wir es nicht vollbracht oder erfüllt sehen. Never live the potential. Und deshalb leben viele Christen nicht in ihrem Potenzial. Ciało, jaki jest im dane. Because they don't take time getting their hearts pregnant. Weil sie nehmen sich nicht die Zeit, ihre Herzen schwanger werden zu lassen. Ego serca. It's not important what your natural eyes see. Es ist nicht wichtig, was deine natürlichen Augen sehen. What's important is what your heart sees. Sondern es ist wichtig, was dein Herz sieht. Because that's the true reality. Weil das ist die echte, die reale Realität. That's the real deal. Und das ist das echte, das wirkliche. Faith is the substance of things not hoped for. Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft. It's the evidence of things you don't see. Ist die Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. You need one evidence only. Und du brauchst nur eine Überzeugung. Und das ist Glaube. Jest wiara. You need no other evidence. Und du brauchst keine andere Beweise. From a doctor. Weil du brauchst keinen Beweis von einem Arzt. You need the evidence from your bank. Du brauchst keine Beweise von der Bank. You need no evidence. nie potrzeb- du brauchst keine Beweise. Nego dowodu. Except faith. Außer Glaube. That's enough. Und to- das ist genug. Because whatever God said, if we actually make it happen in our hearts, we will make it happen in our lives. Weil was auch immer Gott sagt, wenn wir es in unseren Herzen zur Realität werden lassen, werden wir es im Natürlichen als Realität sehen. I zobaczymy to naszymi oczami. There is a generation rising up. Da gibt es eine Generation, die aufsteht, that will learn how to really live by faith. Die lernen wird, bei richtigem Glauben zu leben. And they're gonna see things in their heart, and then they're gonna make it happen. Und sie werden Dinge in ihrem Herzen sehen und werden es dann im Natürlichen auch sehen. Wenn du die Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein nicht in deinem Herzen errettet siehst, dann hör auf zu beten dafür. I recently said that most Christians sin more while they pray than at any other occasion. Ich habe vor kurzem gesagt, dass viele Christen mehr sündigen, währenddem sie beten, als in jeglicher anderer Situation. Why? Wieso? Romans 14:23 says. Römer 4:23 sagt. Everything that is not of faith is sin. Alles, was nicht aus Glaube ist, ist Sünde. Ist Grzechem. But faith is the assurance of things you don't see. Aber Glaube ist die Sicherheit, die Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. So we pray and we hope that God does it. That's not faith, my friend. That's hope. Also wir beten und hoffen, dass Gott es vielleicht irgendwie tut, aber das ist nicht Glaube, mein Freund. And that's sin. Und das ist also Sünde. Most of my prayer time. Die meiste Zeit während meiner persönlichen Zeit im Gebet. Talking to God. Rede ich nicht mit Gott. Poświęcam go na mówienie do Boga. I spend aligning my heart with his amazing heart. Sondern ich richte mein Herz auf sein unglaubliches Herz aus. Jego serca. But most Christians are too religious, they don't think they've prayed. Aber die meisten Christen, die einen religiösen Hintergrund haben, denken nicht, dass das Beten ist. Sie nie modlili. To sit 2 hours in quiet meditation is not prayer. Well, what is it then? Wenn man einfach 2 Stunden da sitzt und sich ausrichtet auf Gottes Herz, dass das nicht Gebet ist, was ist es dann? Wir versuchen immer, Gott zu überzeugen. Doesn't need to be convinced. Aber Gott muss doch nicht überzogen werden. Unsere Herzen müssen überzeugt werden. Jesteś przekonany. Once our hearts are convinced, we will experience the power of the kingdom of heaven. Aber wenn unsere Herzen mal überzeugt sind, dann werden wir die Kraft des Reich Gottes erleben. Get our hearts pregnant. Lasst uns unsere Herzen schwanger werden lassen. See city after city after city transformed by the power of the kingdom. Und lasst uns Stadt über Stadt über Stadt verändert werden lassen durch die Kraft Gottes. Holy Spirit, you're so beautiful. Heiliger Geist, du bist so wunderbar. Our hearts are so thrilled. Unsere Herzen sind so begeistert. Drgane, takie podekscytowane. We've seen the harvest. Wir haben die Ernte gesehen. We thank you that we can be part of it. Und wir danken, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Thank you, Lord, that this greatest time in the history of humanity is right now. Und wir danken dir, dass diese wunderbarste, größte Zeit in der Geschichte der Menschheit jetzt gerade stattfindet. Pray that you help every one of us. Also Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst. Teach us to become experts in making our hearts pregnant. Lerne uns, um Experten zu werden, in unserem Herz schwanger werden zu lassen. Lord, I pray that you teach us not to abort anymore the dreams that you've put inside of us. Herr, wir beten, dass du uns lehrst, nicht mehr diese Träume, die du in unsere Herzen gelegt hast, abzutreiben. Weil wir in unseren Herzen. Because we know, Lord, that you dream. Weil wir wissen, Herr, dass du träumst. And we want to dream with you. Und wir möchten mit dir träumen. Thank you for the harvest. Danke, Herr, für diese Ernte. There's amazing people in Poland. Und danke, Herr, für diese wunderbaren Leute hinter diesem Bildschirm. The cross is enough. Und wir danken dir, dass das Kreuz genug ist. It is truly finished. Es ist wirklich vollbracht. And Poland shall see the glory of the Lord. Und die deutschsprachige Welt soll die Herrlichkeit Gottes sehen. Wie die Wässer über dem Meer sind. Holy Spirit, I pray that right now. Heiliger Geist, ich bete, dass gerade jetzt. Life, all the aborted dreams in the hearts of these precious people. Aber du all diese abgetriebenen Träume in den Herzen der Leute wieder lebendig werden lässt. Na których dokonano aborcji. Holy Spirit, we are so sorry, but we've let these dreams die. Heiliger Geist, es tut uns so leid, dass wir diese Träume haben sterben lassen. We pray for the power of resurrection to be released. Und wir beten, dass diese Kraft der Auferstehung jetzt freigesetzt wird. Come alive again. Lass diese Träume wieder lebendig werden. Lass unsere Herzen wieder schwanger werden lassen, so dass wir deinen Namen verherrlichen können. Danke, Jesus. Amen.